Okay, turn to 1 Samuel chapter 16. Blätter zum 1. Samuel Kapitel 16. And we'll continue in the book of 1 Samuel. Wir werden im Buch 1. Samuel weiter. Lord, thank you tonight for what we heard. Sean, Herr, danke für alles, was wir heute Abend gehört haben. Von Pastor Risto Kyro. And bless these words now, we pray. Segne diese Worte, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're in the life of David now. Wir befinden uns im Leben Davids jetzt. Last week we talked about how David was anointed with the oil of joy above his fellows. Letzte Woche sprachen wir davon, wie David unter seinen Gefährten gesalbt wurde mit dem Öl der Freude. And God anoints us to do his will. Und Gott salbt uns, dass wir seinen Willen tun. To serve his purpose. Um seinem Willen zu dienen. It says in Acts 13:22 that David was a man after the heart of God. In Apostelgeschichte 13:22 heißt es, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Who would do all his will. Der all seinen ganzen Willen ausüben würde. Wow. Then verse 36 of Acts 13. Dann Vers 36 von Apostelgeschichte 13. That David served the purpose of God in his generation. David hat dem Willen Gottes in seiner Generation gedient. Doesn't that give you goosebumps? Come Gibt on. Gibt euch das nicht Gänsehaut? Don't you want that said about our church? Wollt ihr nicht, dass das einmal von unserer Gemeinde gesagt wird? The church at Leibgasse 34 served the purpose of God in their generation. Die Gemeinde in Leibgasse 34 hat dem Willen Gottes in ihrer Generation gedient. Now we left off at verse 13. Vers 13 haben wir aufgehört. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. And Samuel arose and went to Ramah. Und darüber hinaus, Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. All of us are anointed to do something. Wir alle sind gesalbt, etwas zu tun. 1 Peter 4:10. 1. Petrus 4:10. The Holy Spirit has given us all Der Heilige a gift Geist to serve. Hat uns allen eine Gabe gegeben, to serve one another, um einander zu dienen. To serve God's purpose. Gottes Willen zu dienen. And the Holy Spirit will come upon us mightily. Und der Heilige Geist wird mächtig auf uns kommen. To do that purpose. Um diesen Willen auszuüben. So that we do this purpose with joy. Damit wir diesen Zweck erfüllen freudvoll. It's not a burden. Es ist keine Last. It's a joy to serve the purpose of God. Es ist eine Freude, dem Willen Gottes zu dienen. Now in verse 14. In Vers 14. Now the Spirit of the Lord departed from Saul. Aber der Geist des Herrn wich von Saul. Saul had been anointed. Saul war gesalbt. But now, though he was God's anointed man, aber jetzt, obwohl er der gesalbte Mann Gottes war, the Spirit of the Lord departed from him. Wich der Geist des Herrn von ihm. And though the Holy Spirit seals us in the New Testament, und obwohl uns der Heilige Geist im Neuen Testament and we are sealed until we go to be with the Lord. Und wir sind versiegelt, bis wir zum Herrn kommen. In Ephesians chapter 4 verse 30. In Epheser Kapitel 4 Vers 30. We can grieve the Holy Spirit. Können wir den Heiligen Geist betrüben? And the anointing that we have to serve the purpose of God. Und die Salbung, die wir dazu haben, um dem Willen Gottes zu dienen, is no longer present. Ist nicht mehr gegenwärtig. Because God anoints us. Weil Gott uns salbt. To the degree that we serve his purpose. In dem Ausmaß, in dem wir seiner Absicht dienen. And this is the definition of the cross. Und das ist die Definition des Kreuzes. Continually consenting to the will of God. Fortwährend dem Willen Gottes zustimmen. Not my will, nicht mein Wille, but thy will be done. Sondern dein Wille geschehe. This is why the Holy Spirit departed from Saul. Darum ist der Heilige Geist von Saul gewichen. He was not meek and humble of heart. Er war nicht sanftmütig und von Herzen demütig. Because meekness and humility are the result of grace and mercy. Weil Sanftmut und Demut das Resultat von Gnade und Barmherzigkeit sind. When grace and mercy fill the heart, wo Gnade und Barmherzigkeit das Herz erfüllen, because I'm transparent before God, weil ich durchsichtig bin vor Gott, I know that I'm a sinner, und weiß, dass ich ein Sünder bin, and when I know that I'm a sinner, I embrace mercy, und wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dann empfange ich then God Barmherzigkeit. God doesn't give me the punishment I deserve. Barmherzigkeit. Und Gott gibt mir nicht die Strafe, die ich verdiene. And then when I receive his grace, und wenn ich dann seine Gnade empfange, I don't have to force my will. Muss ich meinen Willen nicht durchsetzen? Because his grace is for me. Weil seine Gnade für mich arbeitet. Which produces meekness. Das produziert Sanftmut. If God is for me, wenn Gott für mich ist, I don't have to force myself. Muss ich meinen Willen nicht durchsetzen? His will be done. Sein Wille wird geschehen. So it says in Psalm 40 verse 8 or 7 or 8. So steht im Psalm 40 Vers 7 oder 8. I think it's verse 7. Ich glaube 7. I delight to do thy will, O God. Ich habe Freude daran, deinen Willen zu tun, O Gott. Thy law is in my heart. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. And I can only have his law in my heart. Und ich kann nur sein Gesetz in meinem Herzen haben. If my heart is founded in grace and mercy. Wenn mein Herz sich in Barmherzigkeit und Gnade gründet. Because his law is like a fire. Weil sein Gesetz wie ein Feuer ist. And if I don't know mercy, I can never embrace the will of God. Und wenn ich Barmherzigkeit nicht kenne, kann ich den Willen Gottes nie annehmen. Because I'm going to fail. Weil ich versagen werde. And if I don't know grace, und wenn ich Gnade nicht kenne, I can never embrace the will of God. Kann ich den Willen Gottes nie annehmen. Because it will overwhelm me. Weil mich überwältigen wird. But grace means he'll do it for me. Aber Gnade bedeutet, dass es für mich tun wird. So the Spirit of God departs from Saul. So geht der Geist Gottes von Saul weg. Because Saul is not doing the will of God. Weil Saul den Willen Gottes nicht ausübt. He's serving his own purpose. Er dient seinem eigenen Zweck. Not God's purpose. Nicht Gottes Willen. Now look in verse 15. Saul's servants then said to him. Vers 15. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm. Behold now, an evil spirit from God is terrorizing you. Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Let our Lord now command your servants who are before you. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen. Let them seek a man who is skillful, a skillful player on the harp, and it shall come about when the evil spirit from God is upon you, that he will play the harp with his hand, and you will be well. Dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. So Saul said to his servants, provide for me now a man. Und Saul sagte zu seinen Knechten, who will play well and bring him to me. Seht euch nach einem Mann für mich der gut spielen kann und bringt ihn zu now mir. Where can we find a man? Also wo können wir so einen Mann finden? Verse 18. Vers 18. Then one of the young men said, behold, und einer der jungen Männer antwortete, siehe, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, who is a skillful musician, der die Zither zu spielen weiß, a mighty man of valor, ein tapferer Mann, a warrior, tüchtig zum Kampf, one prudent in speech, und des Wortes mächtig, and a handsome man, von guter Gestalt, and the Lord is with him. Und der Herr ist mit ihm. So Saul sent messengers to Jesse and said, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, send your son David, who is with the flock. Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Send me your son David. Sende deinen Sohn David zu mir. Verse 21. Then David came to Saul and attended him, and Saul loved him greatly, and he became his armor bearer. So kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und wurde sein Waffenträger. I would just like to briefly talk about serving the purpose of God. Ich möchte kurz darüber sprechen, dem Willen Gottes zu dienen. And trusting the providence of God. Und der Vorsehung Gottes zu vertrauen. When I delight to do God's will. Wenn es mir Freude bereitet, Gottes Willen zu tun. In whatever God has me to do. In der Situation, in der Gott die Gott mich stellt. It is the providence of God. Dann ist es die Vorsehung Gottes. That will promote me to the next step. Die mich in den nächsten Schritt befördern wird. And we can always trust the providence of God. Und wir können der Vorsehung Gottes immer vertrauen. And trusting the providence of God. und der Vorsehung Gottes zu vertrauen, allows me to fully focus on what God has me to do right now. Erlaubt es mir, mich 100% auf das zu konzentrieren, was Gott gerade von mir möchte. And then I can fully delight to do his will. Und dann kann ich mich völlig daran freuen, Gottes Willen zu tun. And with Pastor Risto here tonight, und jetzt, wo wir den Pastor Risto heute Abend hier haben, example. Er ist ein vollkommenes Beispiel. When Mary and I were in America, wo Mary und ich in Amerika waren, we decided to visit Europe. Haben wir uns entschlossen, Europa zu Because besuchen. When I was in Finland in 1978, weil als ich in Finnland war 1978, God spoke to me, hat Gott zu mir gesprochen, that I should be in this part of the world as a missionary. Dass ich als Missionar in diesen Teil der Welt kommen sollte. And then it was 4 years later, und dann 4 Jahre später, and now I was married, da war ich schon verheiratet, and then we visited Europe. Da haben wir Europa besucht. And we went with the Eurail, the Americans understand this, but we had a train pass that could go through Europe. Und wir hatten ein Ticket, was durch ganz Europa, wo man mit dem Zug fahren konnte. Yeah, the Eurail. Interrail. Right? Interrail. Yeah. And so we visited different countries. So haben wir verschiedene Länder besucht. And then we came to Austria. Und dann kamen wir nach Österreich. There was a little team in Vienna. Da war ein kleines Team in Wien. That was planting a church in Vienna. Das in Wien eine Gemeinde gründete. And when I came, als ich kam, we visited, haben wir sie besucht. And I noticed that they needed help with the music. Und ich habe gesehen, dass sie mit der Musik Hilfe brauchten. So I said to Mary when we got back to America. So sagte ich zu Mary, als wir nach Amerika zurückkamen. Why don't we go to Vienna for 6 months and we can help them with the music? Lass uns doch nach Wien gehen und für 6 Monate und ihnen mit der Musik helfen. Little do I know. Und was ich nicht wusste. That the team. Dass das Team. Is ready to leave Vienna. Bereit ist, Wien zu verlassen. And little do I know. Und ich wusste nicht. That their whole purpose was to pray. Dass ihre ganze Absicht war, zu beten. Now, when I got picked up at the airport, als ich am Flughafen abgeholt wurde, the two gentlemen who picked me up said, sagten die zwei Männer, die mich abholten, we're not planting a church here. Wir bauen keine Gemeinde auf hier. We're just praying. Wir beten nur. And I thought, huh. Ich dachte, But I'm a song leader, aber ich bin ein Gesangsleiter, ein Lobpreisleiter. Und Lobpreisleiter leiten den Lobpreis in Gemeinden. I guess I could song lead on the street, but ich könnte vielleicht auf der Straße den Lobpreis leiten. So suddenly I was a bit confused. Jetzt war ich aber ein bisschen verwirrt. But then I said to these two guys in the car. Und ich sagte den zwei Männern im Auto. First they asked me, "Well, Rob, what do you want to do in Austria?" Sie fragten mich, Rob, was willst du in Österreich tun? I said, "Well, the same thing I did in America." Ich sagte das gleiche, was ich in Amerika getan habe. I would like to song lead. Ich würde gerne Lobpreis leiten. And I would like to teach a Bible study. Und ich würde gerne eine Bibelrunde halten. Those are the two things that I find most joy in. In den zwei Dingen finde ich die meiste Freude. They said to me, Sie sagten mir, can't do a Bible study here. Du kannst doch hier keine Bibelrunde machen. Nobody does a Bible study in Austria. Niemand macht eine Bibelrunde in Österreich. The one guy said, I've been here 3 years. Der eine sagte, ich bin seit 3 Jahren hier. I've never taught a Bible study. Ich habe noch nie eine Bibelrunde gehalten. And I thought, okay. Ich dachte, gut. And I remember then 2 weeks later. Und ich erinnere mich 2 Wochen später. Pastor Risto kam Pastor Risto. Gave me a call. Und hat mich angerufen. Now he was studying music here. Er hat hier Musik studiert. And finishing up his degree with, you know. Und hat da seinen Abschluss gemacht. His Diplom, right? Whatever. Diplom, yeah. Oder sowas. For the being a pianist. Als Pianist. Right? And by the now watch this, the providence of God. Und jetzt schaut, passt auf, die Vorsehung Gottes. Was at work. War schon am Wirken. And when God begins to reveal his purpose, und wenn Gott beginnt seine Absicht and the zu offenbaren of his purpose, und das Fortschreiten seiner Absicht, he does it through providence, dann macht er das durch Vorsehung. And that providence means that God is working behind the scenes. Vorsehung bedeutet, dass Gott hinter den Kulissen arbeitet, arranging circumstances und Situationen so arrangiert, beyond what the human mind can detect, über das hinaus, was der menschliche Verstand entdecken kann. But it's God. Aber Gott ist es. Now it was interesting because we came. Es ist interessant, weil wie wir kamen. This was on my heart. War das auf meinem Herzen? I was immediately told this is impossible. Mir wurde aber gleich gesagt, dass es unmöglich sei. Now Pastor Risto moved to Vienna to study. Und Pastor Risto ist nach Wien gezogen, um zu studieren. But when he got his apartment, he found that it was all the way in Baden. Aber wie er seine Wohnung bekam, fand er heraus, dass die ganz weit in Baden war. And he thought, okay, right? You didn't expect it to be so far. Er hat nicht erwartet, dass es so weit weg ist. You knew, right? But the person who rented it said it's not so far from Vienna. Sie wussten das, aber die Person, die es ihnen vermietet hat, hat gesagt, das ist gar nicht so weit weg von Wien. Right. It was, this is how I heard the story. So habe ich die Geschichte gehört. It's not so far from Vienna. Ist gar nicht so weit von Wien. But it was in Baden. Aber es war in Baden. So suddenly he's living in Baden. Jetzt lebt er plötzlich in Baden. Which is right next to Treiskirchen. Was direkt neben Treiskirchen ist. And 20 years ago there was a flood of Polish and Slovak and Czech people in Treiskirchen. 20 Jahren war in Treiskirchen eine Masse von polnischen und slowakischen Menschen. Yeah. And God in Czechisch. Und Tschechischen. And God knew this. Und Gott wusste das. And through the providence of God, he's living in Baden. Und durch die Vorsehung Gottes lebt er in Baden. This church will be born in Baden. Und diese Gemeinde wird in Baden geboren werden. In his living room. In seinem Wohnzimmer. God knows. Gott weiß das. God brings a team of Finnish people to pray. Gott bringt ein Team von finnischen Menschen, um zu beten. We don't know anything. Wir wissen gar nichts davon. But God is moving behind the scenes. Aber Gott bewegt Dinge hinter den Kulissen. It's not detectable by the human mind. Der menschliche Verstand kann das nicht erkennen. The call comes. Der Anruf kommt. Would you like to come to tea? Würdest du gern zum Tee kommen? With some Polish people. Mit ein paar Polen. I would love to. Würde ich gern. And not long after that, und kurz danach, it was a small Bible study. War es eine kleine Bibelrunde. Not long after that, kurz danach, the team from Vienna moves back to America. Ist das Team aus Wien zurück nach Amerika? Not long after that, kurz danach, Mary and I moved to Baden. Ziehen Mary und ich nach Baden. Not long after that, Pastor Risto moves back to Finland. Kurz danach geht der Pastor Risto zurück nach Finnland. Not long after that, that little Bible study moves to our house. Kurz danach verlegen wir diese Bibelrunde in unser Haus. We come back from America. Wir kommen zurück aus Amerika. And those Polish people had gone on to America. Und jene Polen sind nach Amerika gegangen. And Mary goes to German school. Mary geht in die Deutschschule. In the evening. Abends. January 1985. Im Januar 1985. And she meets a Korean girl. Und sie trifft eine Koreanerin. And that Korean girl is sitting here tonight, Inhae. Und diese Koreanerin Inhae sitzt heute Abend hier. And they begin a relationship. Und sie beginnen eine Beziehung, eine Freundschaft. And Inhae becomes our very first church member. Und Inhae wird unser erstes Gemeindemitglied. And it's my wife and I and Inhae. Meine Frau und ich und Inhae. And suddenly, und plötzlich, I get a knock at the door. Klopft jemand an der Tür. I think, who even knows that we live here? Ich denke mir, wer weiß überhaupt, dass wir hier wohnen? I open the door. Ich öffne die Tür. Hi. Hallo. Who are you? Wer bist du? Is your name Rob? Heißt du Rob? Ja. Ja. I heard that you were starting a church in your apartment. Ich habe gehört, dass du eine Gemeinde in deiner Wohnung beginnst. How did you hear that? Wie hast du das gehört? Through a refugee. Durch einen Flüchtling. Uh-huh. Who are you? Wer bist du? We are missionaries. Wir sind Missionare. Who work in the East. Für ein Werk im Osten. And because we are incognito. Und weil wir inkognito sind. We need to be part of a church that no one knows about. Müssen wir Teil einer Gemeinde sein, von der niemand etwas weiß? Okay. Okay. Nobody knows about us. Niemand weiß irgendwas über uns. I didn't even know about us. Nicht einmal ich wusste von uns. So this is good. Das ist gut. How many are you? Wie viele seid ihr? About 8 to 10 of us. So 8 bis 10. And they started coming. Und sie kamen. And this gave us a little body life. Und das gab uns ein Leben im Leib. And suddenly Eva Maria came. Plötzlich kam Eva Maria. Admiral. And then Eric came. Admiral und Eric. And then Patsy came. Patsy kam. And then Gerald came back from Australia. Gerald kam aus Australien. Then Monica came. Monika kam. Then Ossie came. Ossie kam. And then the Slovak guys came. Die Slowaken kamen. And suddenly the providence of God. Und plötzlich die Vorsehung Gottes. Was at work. War am Wirken. And arranging circumstances. Und hat Situationen arrangiert. Just like with David. Genau wie mit David. David was not forcing anything. David hat nichts forciert. David was focused on the thing at hand. David hat sich auf das, was vor Augen lag, konzentriert. Which was the sheep. Das waren die Schafe. Now you always put the lowest guy to take care of the sheep. Du tust immer den Geringsten zu den Schafen. It wasn't like a noble thing. Das war keine noble Aufgabe. It was like, take care of the stupid sheep. Es hieß, kümmere dich um die dummen Schafe. Let's put David on the sheep. Tun wir den David dahin. You're the youngest, you take care of the sheep. Du bist der Jüngste, du kümmere dich um die Schafe. But David was anointed. Aber David war gesalbt. And in this humble kind of a job. Und in diesem niedrigen In dieser niedrigen Arbeit God gave him great opportunity. Gab Gott ihm die große Gelegenheit. The lion came. Der Löwe kam. The bear came. Der Bär kam. David was learning to be a mighty warrior. David hat gelernt, ein großartiger Kämpfer zu werden. He had time to learn to play the guitar. Er hatte Zeit, Gitarre spielen zu lernen. I mean, he did. He played a little. You know, it's not the same like us, but I think it was four strings. Er hat so eine Gitarre mit vier Saiten gespielt. And he learned to use the sling. Und er lernte, die Steinschleuder zu verwenden. God gave him a lot of time. Gott gab ihm viel Zeit. And David took advantage of it. Und David hat sie ausgenutzt. It says in Psalm 75:6. Im Psalm 75:6 steht: Promotion doesn't come from the east. Die Beförderung kommt nicht vom Osten. It doesn't come from the west. Nicht vom Westen. It doesn't come from the desert. Nicht aus der Wüste. It comes from the Lord. Sie kommt vom Herrn. And here's the point. Und mir geht's darum. I delight to do thy will, O God. Ich habe Freude daran, deinen Willen zu tun, O Gott. Thy law is in my heart. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. And to the degree that I delight to do his will in this circumstance. Und in dem Ausmaß, in dem es mir Spaß, Freude macht, seinen Willen zu tun in dieser Situation. God will promote me to the next one. Wird Gott mich in die nächste befördern? Why would God want to promote me to the next situation? Warum sollte Gott mich in die nächste Situation befördern? If I find no joy in this one. Wenn ich in dieser keine Freude finde. You know, if David was constantly beating up the sheep. Wenn David ständig die Schafe getreten hätte. And twisting their ears. Und ihre Ohren gedreht hätte. And shoot, you know, throwing his practicing with the sling. You know. Und die Steinschleuder an ihnen ausprobiert hätte. Maybe he did do that. Vielleicht right? Hat er das gemacht? No, he didn't do that. Nein, hat er nicht. No. He would never do that. So was würde er I nicht could tun. Do that. He would not. Ich würde das tun. No, I ich würde das tun, that. Aber er nicht. I wouldn't do that either. Ich würde es auch nicht tun. But there he was. He loved these sheep. Aber er war dort und liebte diese Schafe. He gave his life for these sheep. Er gab sein Leben für die Schafe. He was completely content with this circumstance. Er war völlig zufrieden mit dieser Situation. Because it was God's purpose for him. Weil es Gottes Absicht für ihn war. And then the day came. Und dann kam der Tag. When providence promoted him. Wo die Vorsehung ihn beförderte. You see, when meekness and humility are my attitude. Wenn meine Einstellung Sanftmut und Demut sind, ist. Then I can trust God. Dann kann ich Gott vertrauen. I'm at rest. Ich bin ruhig. Promotion comes from the Lord. Die Beförderung kommt vom Herrn. I don't have to be insecure. Ich muss nicht unsicher sein. I don't have to be discontent. Ich muss nicht unzufrieden sein. I don't have to compare myself. Ich muss mich nicht vergleichen. Say, I'm a shepherd. Und sagen, ich bin Hirte. They're soldiers. Die sind Krieger. Why am I a shepherd? Warum bin ich Hirte? My brothers are soldiers. Meine Brüder sind Kämpfer. What does your brother do? Was macht euer Bruder? He's a shepherd. Ah, der ist Hirte. What do you do? Was machst du? I'm a soldier. Ich bin ein Kämpfer. There was no comparison. Es gab keinen Vergleich. I am a shepherd. I'm in the purpose of God. Ich bin ein Hirte. Ich bin, befinde mich in der Absicht Gottes. And he did it with joy. Im Willen Gottes. Und er tat es mit Freude. He went from being a shepherd to being a king. Und er wurde vom Hirte zum König. Like that. So. Like that. So schnell. He was anointed to be king. Er war gesalbt, König zu werden. And the providence of God promoted him. Und die Vorsehung Gottes hat ihn befördert. It's the same thing in our life. Und so ist es auch in unserem Leben. Whatever I'm doing, was auch immer ich tue, it's God's purpose. Es ist Gottes Absicht. If it's not God's purpose, then find out what God's purpose is. Wenn es nicht Gottes Absicht ist, dann finde heraus, was Gottes Absicht ist. If I have children, that's God's purpose. Wenn ich Kinder habe, ist das Gottes Absicht. If I'm married, that's God's purpose. Wenn ich verheiratet bin, ist das Gottes Absicht. If I'm working, that's God's purpose. Wenn ich arbeite, ist das Gottes Absicht. And whatever I do, do it with joy. Und was immer ich tue, tue es mit Freude. God will be the one. Gott wird derjenige sein, who will begin to move the circumstances. Der beginnen wird, die Situation zu verändern. If I don't like my job, I can pray. Wenn ich meine Arbeit nicht mag, kann ich beten. If I don't like my job, I can look for another. Wenn ich meinen Job nicht mag, kann ich mich um einen anderen umschauen. But if I do it because I'm not content with God, aber wenn ich das tue, weil ich mit Gott unzufrieden bin, what will that produce? Was wird das hervorbringen? But just another circumstance of unhappiness. Nur einen weiteren Umstand von Unzufriedenheit. But if I delight to do thy will, O God, aber wenn ich mich daran freue, deinen Willen zu tun, O Gott, then promotion comes. Dann kommt Beförderung. And trusting his providence. Und seiner Vorsehung vertrauen. This church was born out of the providence of God. Diese Gemeinde wurde geboren aus der Vorsehung Gottes. It was not human. Es war nicht menschlich. Manipulation or assertion. Menschliche Manipulation oder menschliches Bemühen. It was two young people. Es waren zwei junge Menschen. Just married. Gerade verheiratet. Coming overseas. Die kommen hierher, trusting the Lord, vertrauen dem Herrn, and God moved. Und Gott hat Dinge bewegt. And this was born, und dies wurde geboren, out of the providence of God. Aus der Vorsehung Gottes. The phone call, der Anruf, first moving to Baden, zuerst nach Baden the phone zu ziehen. Call. Der Anruf. Yes, we would like to come. Ja, wir würden gern kommen. The team moving away. Das Team, was wieder weggeht. And a series of situations. Und eine Abfolge von Situationen. Because from heaven's point of view, weil aus dem himmlischen Blickwinkel, God saw this church. Hat Gott diese Gemeinde gesehen. And he was making it happen. Und er hat sie hervorgebracht. So, just close with this. Mit dem möchte ich abschließen. If we delight to do his will, wenn wir uns daran erfreuen, seinen Willen zu tun, in the small things, in den kleinen Dingen, providence will always lead us to bigger things. Dann wird die Vorsehung uns immer zu größeren Dingen leiten. If I find joy in the small thing, wenn ich Freude habe an den kleinen Dingen, let's say if I don't find joy, oder sagen wir, wenn ich keine Freude finde, I will not find joy in the bigger thing. Werde ich auch in den großen Dingen keine Freude finden. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. Thank you for who you are. Danke für alles, was du bist. And that we can rest in your plan. Und dass wir in deinem Plan ausruhen können. Thank you for the way that you work in the unseen world. Danke für die Art und Weise, wie du in der unsichtbaren Welt wirkst. Like it says in Romans 8:28. Wie es in Römer 8:28 heißt. For we know that God works all things together for the good. Denn wir wissen, dass Gott alle Dinge zusammenwirken lässt. Lord, as we look to the life of David. Zum Guten. Und Herr, wenn wir auf das Leben Davids schauen. Anoint us mightily. Salbe uns mächtig. To do your will. Dass wir deinen Willen tun. Whether that's to take care of a child. Ob das jetzt das ist, dass wir uns um ein Kind kümmern. To work in the kindergarten. Im Kindergarten zu arbeiten. To work in a nursing home. In einem Altenheim zu arbeiten. To drive a bus. Einen Bus zu fahren. To drive a tram. Eine Straßenbahn zu fahren. To work in the Anchor Bakery. In der Ankerbäckerei zu arbeiten. To be a businessman. Ein Geschäftsmann zu sein, ein Bankmanager, ein Politiker, ein Sportler, just to be grandma, oder einfach Großmutter zu sein, taking care of the grandkids, die sich um die Enkel kümmert. Whatever is before us, Lord, was immer du vor uns anoint legst, us, salbe uns, Herr, to fulfill our duty, dass wir unsere Pflicht erfüllen. We pray, Lord. Wir beten, Herr. We want to trust you. Wir wollen dir vertrauen. Promotion comes from you. Beförderung kommt von dir. Thank you, Lord. Danke, Herr. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. You've never received the Lord. Sie haben noch nie den Herrn angenommen. If you die, wenn Sie sterben würden, where will you go? Wo würden Sie hinkommen? To be with God? Würden Sie mit Gott sein? Are you sure? Sind Sie sicher? Pray with me. Beten Sie mit mir. As we heard before, earlier, wie wir vorhin gehört haben. I am the way. Ich bin der Weg. The truth and the life. Die Wahrheit und das Leben. Say, God, forgive me. Sagen Sie, Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my heart. Komm in mein Leben, in mein Herz. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. In Jesus name. In Jesu Namen. God, forgive me. Gott, vergib mir. Amen. Amen. Amen.